In der Zeit, wo es eine festliche Stimmung dazu herrscht, den 105. Geburtstag von Präsidentin Kim Il-sung als den größten Festtag der Nation zu begehen, ist in der Umgebung vom Sonnenpalast Gumsu-san, der heiligen Stätte von Joche, die gigantische und prächtige Ryumyong-Straße entstanden. Die Ryumyong-Straße, die als Vorbild und Muster der Straßen im modernen Baustil und Sehenswürdigkeit der Ära der Partei der Arbeit Koreas gebaut wurde, ist ein schönes Geschenk der Armee und des Volkes der TVRK für Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Am 13. April gab es die Einweihungsfeier der Ryumyong-Straße. Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, erschien am Ort, wo die Einweihungsfeier stattfand. Daran beteiligten sich die führenden Kader der Partei des Staates und der Armee wie Fang Byung-so, Park Bong-zu und Choi Ryong-hae, die Funktionäre der Partei, der Armee, der Ministerien und der zentralen Institutionen, die Delegierten zu den Festveranstaltungen zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung, die leitenden Mitarbeiter der Armee und des Zivils, die beim Bau der Straße wirkten, die baubeteiligten Armeeangehörigen, die Angehörigen der Baustoßtruppen und die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Pädagogen, Jugendlichen, Studenten und Werktätigen aus den Institutionen, Fabriken und Werken in der Stadt Pyongyang. Zugegen waren dabei die Gratulationsgruppen und Delegationen der Auslandskoreaner, die einzelnen Auslandskoreaner, der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, die Diplomaten, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TVRK und ihre Frauen und weitere ausländische Gäste. Der Regierungschef Park Bong-zu hielt eine Einweihungsrede. Er betonte wie folgt: Der herrliche Bau der Ryumyong-Straße gilt als eine stolze Siegesbotschaft der ganzen Armee und des gesamten Volkes an Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ein feierliches Feuerwerk, das den Tag der Sonne, den größten Festtag der Nation, noch ausgezeichneter krönt. Die Ryumyong-Straße ist ein ewiges Monument der Volksliebe, das das Vorhaben der mütterlichen Partei, der Bevölkerung, die größte Zivilisation auf dem höchsten Niveau zu schenken, widerspiegelt. Nachdem Genosse Kim Jong-un den Bau der Ryumyong-Straße proklamierte, leitete er die gesamte Bauarbeit energisch an. Die Ryumyong-Straße, Symbol der großen Kim Jong-un-Zeit, ist ein stolzes Bauwerk des Malima-Zeitalters, das dank des unbeugsamen Geistes der Armee und des Volkes der TVRK, die nach dem Appell der Partei den Berg verlegen und das Meer zu schütten und ihrer unerschütterlichen Kraft für selbstständige Entwicklung geschaffen wurde. Kim Jong-un schnitt das Einweihungsband durch. Er erwiderte winkend den stürmischen Jubel der Massen. Nach der Einweihungsfeier besichtigten die führenden Kader der Partei, des Staates und der Armee zusammen mit allen Teilnehmern die fertiggestellte Ryumyong-Straße.